Hello and welcome to the Magic Tavern. Moment. What? Wir haben noch zwei Wochen, bevor wir auf Englisch wechseln. Ach so. Ja. Also, ja gut. Zweimal noch altes Intro. Zweimal jetzt. Noch altes Deutsch. Alles klar. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Siggi. Und diese Woche haben wir wieder Standard für euch. Und zwar die SCG Open in Richmond. Und ja, es war wieder spannend. Das erste Deck, also das, was gewonnen hat, schaut richtig gut aus. Weißt du, was auch richtig gut ausschaut? Was denn? In der allerersten Runde bei dem Event hat tatsächlich irgendein absoluter Verrücktmann ein Paradoxical Outcome Aetherflux Reservoir Storm Combo Deck gespielt. Und er hat gewonnen. Oh mein Gott, die Leute müssen so salzig gewesen sein, gegen ihn zu spielen. Oh Mann. Das Video musst du mir mal schicken. Kann ich machen, das war total geil. Aber ja, Pro Tour Dublin ist dieses Wochenende. Von eben Freitag bis Sonntag. Dieses Mal zu etwas humaneren Zeiten, weil es ja in Europa ist. Und wir bringen euch diese Woche im Endeffekt ja so eine letzte Vorbereitung. Also ein paar Decks, die sich halt jetzt hier bei den SCG Opens etabliert haben, über die wir noch nicht gesprochen haben letzte Woche, die man möglicherweise bei der Pro Tour erwarten kann. Genau, auch nicht nur bei der Pro Tour. Das könnte auch eine Vorbereitung sein für einige Leute für den Game Day, eine Woche nach der Pro Tour stattfindet. Also, ich würde mal sagen, gut aufpassen, Listen anschauen und analysieren, was euch erwarten könnte. Vor allem, wenn ihr, sage ich mal, in einer Großstadtmeta lebt, wo die Leute sehr wahrscheinlich solche Decks spielen werden. Ja, und wenn ihr vielleicht irgendwo in einem etwas kleineren Gebiet lebt, dann solltet ihr insbesondere auf Decklisten aufpassen, die günstig, aber doch relativ stark sind. Genau, ein paar werden wir euch mal vorstellen. Also ich denke mal, eine Liste davon, können wir vielleicht direkt sagen, die Eldrazi-Liste, dürfte jetzt nicht so teuer sein, wenn man sich die Sachen zusammenholt und ist trotzdem brutal. Also wenn das Deck mal funktioniert. Ja, wobei ich glaube, dass die schwarz-rote Liste sogar ein gutes Stück günstiger noch ist. Ja, das schauen wir uns einfach an. Jo. Fangen wir einfach direkt an mit den Decks. Wir können vielleicht vornherein sagen, dieses Mal schaut es ein bisschen anders aus als bei der letzten, bei den letzten Openings von Star City Games. Wir haben 4-5 Saheeli Copycat Decks. Davon hat tatsächlich eins auch gewonnen, hat den ersten Platz gemacht. Allerdings, wenn wir sehen, warum es den ersten Platz gemacht hat, wahrscheinlich auch verdient. Das ist schon gut, ja. Ja, dann haben wir noch ein grün-schwarzes Agro-Deck und zwei Black-Green Delirium. Ja, also im Endeffekt 5-mal Saheeli, 3-mal Green-Black. Und das ist die Top 8. Ja, und steigen wir eigentlich direkt mal beim ersten Deck an. Ja. Das erste Deck ist tatsächlich eben das Gewinnerdeck, über das wir gerade geredet haben. Jeskai Saheeli Control von Dylan Donegan. Ja, wenn wir uns mal die Liste genau anschauen. Also klar, Felida Guardian und 4-mal Saheeli Ray, 3-mal sogar nur Felida Guardian, was ich recht interessant finde. Also er setzt gar nicht so sehr auf diese Copycat-Kombo, denn dieses Deck ist ja, wenn wir es jetzt weiterhin anschauen, pures Control und richtig schön gebaut. Also wenn wir uns hier auch die Stückzahlen anschauen, wie das Deck einfach konzipiert ist, sieht man auch, dieses Deck ist in Händen eines schlechten Piloten einfach miserabel. Ja, das ist ja im Endeffekt genau das gleiche, wie es bei dem Grixis Control Deck von der Pro Tour Kaladesh war. Ja, da hat ja der Sieger auch gesagt, wo er gefragt wurde, ja, was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie dieses Deck bauen wollen? Hat er gesagt, baut nicht dieses Deck. Richtig. Denn er hat, glaube ich, bis zu 10 Minuten vor Abgabe gewartet, um sich die Meta anzuschauen und hat dann just in time, wirklich kurz davor, noch schnell umgebaut und gegen die Meta gebaut. Ja. Also sein Deck würde wahrscheinlich in irgendeiner anderen Meta gar nicht funktionieren. Ja, das ist ja eh so eine der Sachen bei den Pro Tours, dass die Leute relativ viel, sage ich mal, antizipieren, was andere Leute spielen werden. Und sie spielen dann dementsprechend das, was sie denken, dass da dagegen gut ist. Die Ausnahmen zu dieser Regel sind, sage ich mal, die Metas, wo es wirklich offensichtlich ist, dass es ein Deck gibt, das einfach deutlich besser ist. Und da beschränkt sich dieses ja, Voraussehen eher darauf, dass man eine Liste baut, die besser im Mirror-Match ist. Ja. Beispiel Band Company. Ja, also da ist das Sideboard zum Beispiel auch einfach essentiell. Richtiges Sideboarden immer noch das Wichtigste, vor allem bei solchen Profispielen. Ja, da gab's, Gott, welche Pro Tour war das, wo Band Company so krass war, und da war auch Louis Scott Vargas in den Top 8 und hatte tatsächlich eine ganz coole Idee, nämlich einen, oh Gott, wie heißt der, ins Sideboard reinzupacken. Das war dieser Engel, war das Shadows? Nee, das... Doch, es könnte Shadows oder so gewesen sein, wo er im Sideboard einen diesen Engel hatte für 5 oder 6 Mana, der, wenn er ins Spiel kommt, die ganzen Kreaturen vom Gegner tappt oder irgendwie so eine Geschichte. Ah, ist es nicht die ich weiß nicht, ob es die Bayer Box oder Ding, Release Draft Promo war. Angel of Deliverance oder sowas? Nee, das ist ein anderer. Der hatte Delirium und du konntest irgendwas exilen, immer wenn er angreift oder so. Ja. Aber da gab es noch einen, der war auch in Limited nicht schlecht für irgendwie 5 oder 6 Mana, der ziemlich aggressiv war. Aber müssen wir nachschauen. Das werden wir auf jeden Fall im Nachhinein noch hinzufügen. Ja, worauf ich damit hinaus will, ist halt im Endeffekt, das war ein Metagame-Call gegen andere Band-Company-Decks, denn wie wir es ja viel gesehen haben in der Phase... Mit Band Company ist es total oft eben zu Board Stalls gekommen und dieser Engel hat dabei extrem gut ausgeholfen, weil er eben sozusagen bei diesem riesigen Board Stall es dann einem ermöglicht hat, für einen Zug einfach mal frei anzugreifen und den Gegner zu töten. Genau, und ja, so viel dazu. Machen wir weiter mit dem Deck, wir sind komplett dran vorbei. Genau, Felidar Guardian, Zahili Ray. Es ist halt einfach eine Copycat-Kombo. Aber nicht nur das. Wir haben auch noch 3x Torrential Gear Hulk. Ja, eine Sache wollte ich auch noch zu dem 3x Felidar Guardian sagen. Ja. Denn ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe es dir so privat gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass diese Copycat-Control-Decks eben nicht 4 Zahili Ray, 4 Felidar Guardian spielen werden. Und dadurch, dass der Felidar Guardian in dem Deck ja, sag ich mal, nicht besonders gut ist, außerhalb von der Combo, sieht man halt hier, dass er nicht 4 spielt, sondern eben nur 3. Ja, weil man kann sich ja nicht nur auf diese Combo verlassen, weil ganz ehrlich, diese Combo ist wirklich sehr einfach zu unterbrechen. Ja. Aber an sich sind die Karten alleine ja schon wertvoll genug. Der Felidar Guardian, also Flicker-Effekte, wie schon beim letzten Podcast, sind einfach stark. Egal in welcher Meta, egal in welchem Format. Flickern ist immer gut. Mhm. Und Zahili Ray ist kein schlechter Planeswalker. Es ist immer noch ein 3-CMC-Planeswalker, der ganze Arbeit leisten kann. Und klar, in der Combo halt richtig krass. Aber der Felidar Guardian zum Beispiel an sich kann den Torrential Gear Hulk flickern. Heißt, wir bekommen nochmal einen Instant gratis aus dem Friedhof. Und wir werden sehen, wir haben sehr viele Instants, die wir benutzen. Oh ja, definitiv. Und was wir noch einmal haben, ist eine Nahiri, das auch sehr interessant ist und wahrscheinlich auch, ich denke mal, ich habe es in meinem Game Day gehabt. Ich habe ja auch eine Nahiri gehabt in meinem Malu Planeswalker Control und wo diese Nahiri draußen war, war das für meinen Gegner mit seinen Artefakten oder mit seinen Artefaktkreaturen und Vehikeln richtig ekelhaft. Denn er hat sich nicht getraut, mit denen anzugreifen, weil er genau wusste, wenn ich dran bin, werde ich einen davon töten mit Nahiri. Ja. Vor allem seine Copter wollte er damit schützen, was ihm aber nicht viel gebracht hat, weil Fragmentize. Aber egal, auf jeden Fall, diese Nahiri kann wirklich ganze Arbeit leisten, denn Torrential Gear Hulk zum Beispiel ist ja auch ein Artefakt. Das heißt, wenn der Gegner mit irgendeinem Gear Hulk angreift, läuft der Gefahr, dass Nahiri überlebt und der Gear Hulk weg ist. Ja, das bringt mich tatsächlich zu dem Punkt, den ich hinsichtlich Nahiri erwähnen wollte. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine Karte, die halt eben fürs Mirror-Match gedacht ist. Weil Jeskai Zahili scheint mittlerweile der, sag ich mal, beliebtere und etabliertere Build geworden zu sein. Und außerhalb von der Combo verlässt sich dieses Deck unglaublich stark darauf, dass man mit Torrential Gear Hulk im Late-Game irgendwie auf den Gegner einprügeln kann. Nahiri ist in diesem Deck dann eben sozusagen die Absicherung dagegen, dass genau das passiert. Dass eben der Gegner den Gear Hulk hat und nicht wir selber und er uns dann umprügelt und nicht wir ihn. abgesehen davon, der Effekt ist ja, der geht ja noch weiter. Es ist ja Exile Target Enchantment. Und wir haben ja auch viele Enchantments, die auch Mirror Match gegen uns verwendet werden könnten. Zum Beispiel Authority of the Consuls. Ja, klar. Wenn der Gegner sieht, okay, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Infinite Combo, Authority of the Consuls, und dann sagen wir, nein, Nahiri. Tschüss. Ja. Und also, ich glaube, was war das? Tapped Artifact or Creature? Ja. Ja, genau. Also, Nahiri ist einfach richtig gut. Klar, also, situationsabhängig ist sie natürlich gut, weil sie ist immer noch sehr teuer für die sehr speziellen Effekte. Also, wenn das Meta jetzt irgendwie so aussehen würde, dass plötzlich jeder irgendwie Paradox Engine und Aetherflux Reservoir oder so Zeug spielt, dann wäre Nahiri wahrscheinlich nicht wirklich zu gebrauchen. Aber so wie das Meta halt zurzeit aussieht, eben, es gibt Kreaturendecks mit halt den ganzen Black-Green-Geschichten und es gibt Decks, die sich auf ein paar bestimmte Kernkarten verlassen und gegen die bestimmte Kernkarten extrem gut sind, und da macht Nahiri halt einen sehr, sehr guten Job. Ja. So wie dazu, das waren schon alle Kreaturen und Planeswalker. Das restliche Deck besteht nur noch aus Spells. Wir können uns vielleicht kurz die Landbase anschauen. Ich denke mal, nichts Spannendes. Nee. Wir haben halt ein paar Manlands immer noch, die Needlespires und Wandering Fumarole. Also Manlands sind immer noch gut. Vor allem, wenn man vielleicht early auch noch ein bisschen. Was ich relativ interessant finde, ist, dass hier Port Town eher gespielt wird als Prairie Stream. Ich glaube, das liegt daran, dass er eine sehr hohe Anzahl an eben Nicht-Standard-Ländern hat. Mhm. Er hat nämlich nur 9 Stück davon, 7 Islands und 2 Plains. Und ich glaube, wobei, da wäre Prairie Stream, glaube ich, immer noch besser. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, die Sache ist natürlich die, wenn du weißt, dass dein Deck jetzt so aufgebaut ist und du hast keine Möglichkeiten, irgendwie Länder zu fetchen, eben Evolving Wilds oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er eben sozusagen, wenn er die Wahl hat, dazwischen ein Basic Land und ein Non-Basic Land zu spielen, fast immer das Non-Basic Land spielen wird. Das heißt, es kann schon sein, dass er die Basics gar nicht wirklich aufs Spielfeld bekommt, sondern halt eher zum Beispiel zu Nahiri discardet und so weiter. Deswegen vielleicht Port Town eher als Prairie Stream. Ja, aber das sind alles so Antworten, die man dann beim Playtesten natürlich rausbekommt. Wenn man merkt, okay, ich krieg meinen Prairie Stream einfach fast nie ungetappt aufs Feld, da kann ich gleich Port Town spielen. Stimmt und schon. Dann kommt es sowieso zu wahrscheinlich 80% getappt, und wenn ich Glück habe, kommt es dann ungetappt. Ja gut, das Port Town passt halt auch eher eben in die Denkweise rein, die ich gerade erwähnt habe, im Sinne von, dass du eher deine Basic Lands auf der Hand behalten wirst und andere Länder spielen willst. Und da ist Port Town natürlich dann dementsprechend besser. Ja. Ja, genau. Dann zu den Spells. Viele Sachen sind jetzt nicht so überraschend. Wir haben viermal Anticipate. Mhm. Einer der besten blauen Spells einfach immer noch für Card Selection. Ja, das Beste in Standard wahrscheinlich für den Preis. Ja, also wir reden natürlich immer von Standard. Klar. Dreimal Disallow, kann man auch nichts dagegen sagen. Viermal Glimmer of Genius, auch perfekt. Das muss sein. Ja, gute Karte. 4 Harnessed Lightning. Ja. Auch gut. Jetzt kommen wir zu den etwas anderen Karten. 2 Immolating Glare. Ich kann es mir halt gut vorstellen, weil er will seine Planeswalker wahrscheinlich halt eben doch schützen. Also die sind ja immer noch essentiell für seinen Spielplan. Ja, klar. Weil er hat sonst einfach nichts anderes. Also ich denke mal, der Hauptspielplan ist entweder Felidar Guardian, Saheeli Ray Combo oder der Torrential Gear Hulk haut den Gegner zum Matsch. Aber das dauert einfach eine Weile. Und bis dahin müssen die Planeswalker geschützt werden. Und ja, Immolating Glare schützt einfach sehr gut gegen wahrscheinlich solche aggressiven Decks wie Black Green Delirium, weil die ja mit Kreaturen spielen. Und das ist ja auch, wie du es vorhin genannt hast, ein Metagame-Call. Er weiß, okay, Black Green Delirium ist eine Sache, dagegen will ich vorbereitet sein. Auf jeden Fall. Und Immolating Glare kostet halt auch nur 2 Mana, das ist der wichtige Part. Das heißt, wenn man selbst zum Beispiel on the draw ist und der Gegner einen Turn 2 Grim Flayer oder so spielt, den man unbedingt wegbekommen muss, weil man genau weiß, ja, ich will nicht, dass der zu Delirium kommt, weil es sonst richtig dreckig wird, dann hilft Immolating Glare. Ja. Des Weiteren noch 2x Negate. Es ist immer noch ein Control-Deck. Die nächste Karte ist interessant. Nee, ich finde Negate eigentlich auch schon ziemlich interessant. Wirklich? Dass er eben 3x Disallow spielt und 2x Negate statt zum Beispiel 4x Disallow. Aber es macht an und für sich auch viel Sinn, eben wieder, wenn man weiß, viele Leute werden Copycat spielen, dann hat man halt einfach seine 2 Negates. Und es beschützt auch gewissermaßen die eigenen Planeswalker gegen Black-Green Delirium, weil die ja durchaus To the Slaughter spielen mittlerweile. Ja, das habe ich auch öfters gesehen. Planeswalker werden einfach immer mehr zu einer Gefahr. Und das ist ja auch so gedacht von Wizards. Planeswalker wurden ja ein bisschen gepusht. Viele hetzen dagegen so, Planeswalker haben das Spiel zerstört. Blödsinn. Planeswalker sind immer noch schwierig zu spielen. Man kann nicht einfach den Planeswalker aufs Feld setzen und sagen, hey, ich habe gewonnen, wie es mit Jace the Mindsculptor der Fall war. Aber der Typ ist ja einfach nur noch übersteuert gewesen. Es ist einfach, ich meine, ich kann nicht einfach meine Liliana raushauen und sagen, hey, jetzt tickt sie hoch. Ja gut, es ist gar nicht so simpel, also ohne jetzt irgendwie groß in eine Grundsatzdiskussion gehen zu wollen, ist es schon so, dass Planeswalker, sag ich mal, die ganze Dynamik von wie Magic funktioniert, essentiell geändert haben. Ich meine, das große Beispiel sieht man einfach daran, dass die Decks, die wirklich einen dedizierten Control-Plan haben, jetzt durchaus auch selbst mehr, sag ich mal, Bedrohungen spielen müssen. Halt eben Torrential Gearhulk und die ganzen Planeswalker und die Geschichten. Einfach dadurch, dass ein Planeswalker halt mal durch dieses Control-Netz schlüpfen kann. Und dass der dann im Endeffekt das Game an und für sich selbst gewinnt, was bei einer Kreatur, die, sobald sie auf dem Feld ist, leichter zu beantworten ist, nicht unbedingt der Fall ist. Und genau dementsprechend hat halt das Pushen von diesen Planeswalkern mehr oder weniger direkt auch dazu geführt, dass Kreaturen insgesamt besser gemacht wurden, um halt eben besser gegen die Planeswalker spielen zu können. Ein Teufelskreis. Aber das ist vielleicht eine Diskussion, die wir mal führen können, wenn wir es endlich mal dazu schaffen, eine Talkrunde herzubekommen von ein paar mehr Leuten. Stimmt, das wäre eigentlich eine gute Diskussion eigentlich. Brauchen wir eigentlich gar keine Talkrunde. Das ist so ein Thema, über das auch wir beide einfach einen Full-Length-Podcast machen könnten schon. Weil das ist wirklich, ich meine, klar, das ist pure Debatte und sehr viel persönliche Meinung und so weiter. Aber es ist ein Thema, das, sage ich mal, sehr viele andere Dinge anstößt, über die man dann in dem Kontext reden kann. Ja, ich denke mal, bevor wir weiter ab... Ich will hier jetzt eben nicht eine Grundsatzdiskussion, deswegen sage ich einfach mal 2x Oath of Jace in der Jeskai Saheeli-Liste. Das haben wir ja mittlerweile schon öfters gesehen, in Kombination mit dem Felidar Guardian. Wenn halt gerade kein Gearhulk oder keine Saheeli auf dem Feld ist, dann haut man halt einen Oath of Jace raus. Ist immer noch im Endeffekt ein sehr guter... Card-Draw-Spell. Und wenn man ihn mit Felidar Guardian dann auch noch einfach günstig flickern kann, dann wird er umso besser. Ja, ich meine, im Endeffekt zieht man ja nur eine Karte. Trotzdem zieht man eine gewählte Karte. Ja. Und das ist immer noch gar nicht zu unterschätzen. Nee, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Also für kompetitives EDH ist einer der Hauptfaktoren, wie ich Karten bewerte, tatsächlich nicht, wie viele Karten ziehe ich, sondern wie viele Karten sehe ich für den Preis an Mana, den ich bezahle. Deswegen ist zum Beispiel eine Karte wie Preordain deutlich besser als Serum Visions. Preordain sagt ja Scry 2, Draw a Card. Und Serum Visions sagt Draw a Card, Scry 2. Effektiv sehe ich zwar bei beiden insgesamt 3 Karten, aber der Unterschied ist, dass mir Preordain eine bessere Kartenauswahl gibt. Ja, das ist ja genauso wie bei, was war das? War das Read the Bones? Ja. Read the Bones hatte ja auch Scry 2, Draw 2 Cards. Genau. Und das ist ja schon heftig. Ich meine, man sieht die obersten 2 Karten. Man nimmt sich im schlimmsten Fall irgendwie nur eine, wenn dann gar keine, aber man nimmt sich jetzt eine und zieht immer noch eine nach. Also, ja, man sieht mit Read the Bones eben bis zu 4 Karten, während man mit so was wie Divination einfach nur 2 Karten zieht. Und das sind genau die 2 Karten, die man ja zieht. Ja. Deswegen Oath of Jace. Und natürlich sein netter Nebeneffekt, dass man nochmal weiter scryen kann, wenn ein Planeswalker aufs Spielfeld kommt. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch nicht irrelevant. Ja. Vor allem, wir haben ja, okay. Es wäre ja in dem Sinne ja sowieso meistens nur Scry 1. Ja. Was immer noch ganz okay ist, dafür, dass es umsonst ist an sich. Total. Im besten Fall haben wir Scry 2. Wenn wir Nahiri kontrollieren, Zahili ins Spiel kommt, dann heißt es ja Scry für so viel, wie du Planeswalker kontrollierst. Mhm. Und 2 ist immer noch ganz gut. Total. Also eine Sache, die ich mir zum Beispiel vorstellen kann, jetzt im Kontext von eben Upkeep Scry. Es gibt ja das Lifecraft des Bestiary, diesen tollen Pokédex, der dich auch scryen lässt in deiner Upkeep, glaube ich. Ja, also für komplett umsonst, solange das Ding einfach da ist. Genau. Und wenn es in Amon Kett mit den Göttern so ist, dass vielleicht was in die Richtung von Devotion aus dem Teros-Block wiederkommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da ein monogrünes Deck gibt, mit halt dem Bestiary, das dann auch den Scry relativ gut benutzen kann. Ja. Oh, was mir gerade einfällt, nicht Devotion, aber also falls ich mich jetzt nicht ganz irre, ist es immer noch so, dass Nicol Bolas immer noch mächtig genug ist, um Mana zu zerstören. Also um dir Mana aus dem Leib zu reißen. Das kann sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade was vertausche. Wenn, dann könnt ihr mich von mir aus steinigen. Aber ich meine, das wäre eigentlich schon ziemlich cool, wenn die Götter irgendwie eine Fähigkeit hätten, Mana zu negieren. Irgendwie, also zu sagen, eine bestimmte Kreatur verliert seine Farbe. Das wäre strategisch, wenn man das kombiniert mit den jetzigen Karten, die es gibt. Also das wäre die volle Bandbreite an Standard eigentlich, wenn man tatsächlich Farben negieren könnte. Weil Nicol Bolas müsste mächtig genug sein, um zu sagen, du bist nicht mehr schwarz. Du bist einfach farblos. Ja, das hört sich tatsächlich ganz cool an. Das ist ich weiß noch nicht, wie das unbedingt spielen wird, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viele Karten, die besagen, für jede grüne Karte oder so. Oder wenn die Karte grün ist, oder die Karte muss grün sein. Es kommt drauf an, es könnte natürlich auch sein, dass wir zum Beispiel Devotion einfach im ersten Set wiederkriegen. Und ich meine, der Name von dem zweiten Set ist Hour of Devastation. Dass da irgendwas richtig Fertiges passieren wird, ist im Endeffekt schon klar. Kann natürlich sein, dass Nicol Bolas im zweiten Set dann herkommt und sagt, ja, Leute, nice Devotion, die ihr da habt. Aber nee, jetzt nicht mehr. Ja, aber Spekulation. Machen wir weiter mit den letzten 2 Karten. 2x Fumigate. Ja. Ja, mehr gibt's da wirklich nicht zu sagen. Ist halt einfach so. Ja, ist einfach so. Genau. Das Sideboard ist dafür viel interessanter. Viele Sachen, die man erwartet, wie eben die 3 Spellqueller, die trotzdem gut sind und perfekt reinpassen. Spellqueller ist immer gut. Auf jeden Fall. 2x Quarantine Field. Ich finde die Zahl interessant. Ich sehe das Ding meistens immer nur einmal im Sideboard, aber ganz 2x. Das finde ich auch interessant, aber größtenteils, weil ich mir tatsächlich schon gedacht habe, dass es vielleicht ein Fehler ist, nur 1 zu sideboarden. Mit so vielen tatsächlichen Control-Decks, die es zurzeit gibt, macht es meiner Meinung nach tatsächlich Sinn, so eine Karte zweimal zu spielen im Vergleich zu, sagen wir, sowas wie Stasis Snare. Der Grund dafür ist, dass du möchtest, dass wenn deine Karte wirklich resolved, dann soll sie mehr Impact haben. Und zum Beispiel, wenn dein Stasis Snare resolved, dann ja, cool, nice Geschichte, du hast 1 für 1 getradet, okay, top. Wenn dein Quarantine Field für, keine Ahnung, 2 oder 3 resolved, dann ist es halt einfach mal ein 2 for 1 oder ein 3 for 1. Oh, nee, warte mal. Ah, die Constrictor ist nur für Kreaturen. Ja. Und Spieler. Schade, das wäre nämlich richtig Value gewesen in Epson Farben. Ein Quarantine Field immer für plus 1. Stimmt, ja. Schade. Trotzdem ganz nett. Aber es stimmt schon, dass. Ja, man spielt ja sowieso in dem Deck nicht so viele, ja, Board-Commitments. Also, wir haben halt unsere zwei Planeswalker, der Felly der Guardian ist eigentlich auch nur da, um zu flickern, weil seine Stats ja nicht so herausragend sind. Der Torrential Gearhulk ist halt purer Value, aber der ist ja auch nur dreimal drin. Wir gehen zwar ziemlich schnell durch unser Deck, durch Anticipate, Glimmer of Genius und auch Oath of Jace, klar. Ja. Trotzdem, ja. Wir müssen das Board immer noch irgendwie unter Kontrolle halten. Und wenn wir uns mal wieder unsere Spells anschauen, wir können insgesamt 5 Spells countern. Oder 3 Activations, wie auch immer. Wir können das Board zweimal wipen. Was gar nicht mal so gut sein kann, wenn ein Deck sich sehr schnell erholen kann. Ja. Wie eben Delirium. Und ich glaube, Delirium kann sich sehr, sehr schnell erholen von solchen Board-Wipes. Dann noch Immolating Glare, wir können Angreifer ausschalten, aber so an sich war es vom großen Teil. Harness Lightning halt noch für vielleicht große Sachen, ja. Aber wir haben nicht viel, um irgendwie, also nicht wirklich viel, um uns so zu schützen. Also ich denke mal, Quarantine Field ist tatsächlich eine gute Idee, vor allem zweimal, wenn man sagt, okay, das reicht jetzt, jetzt gebe ich den Ton an. Dieses Deck macht so gut wie überhaupt nichts gegen einen gegnerischen Planeswalker, der nicht gecountert wurde. Ja, wir können vielleicht höchstens noch auf ihn einprügeln, aber die meisten Decks können ihre Planeswalker schützen. Ja. Und da kommt halt dann eben das Sideboard ins Spiel. Wenn man sieht, der Gegner hat viele Planeswalker, dann boardet man halt dreimal Spellqueller, zweimal Quarantine Field und die anderen beiden Negates, die hier jetzt auch noch drin sind, rein. Ja. Ich sehe ja noch 3 Dispels, was vollkommen okay ist, Sideboard. Die sind halt gut im Mirror auf jeden Fall, also wenn man weiß, dass man in Counterfights mit seinem Gegner kommt, weil der auch Jeskai Sahili spielt, dann gibt's halt 3 Dispels für, keine Ahnung, zum Beispiel 2x Disallow oder so, einfach, dass man vom Mana her effizienter wird. Ja, die eine Karte finde ich auch eigentlich ganz nett, ist eine richtig schöne Sideboard-Karte. Linvala the Preserver. Oh ja, auf jeden Fall. Auch einfach, um zu sehen, okay, ich habe einfach grundsätzlich das schlechtere Board State als mein Gegner, nutze ich das doch aus. Linvala ist perfekt dafür. Sie selber ist on Curve, 6 Mana für 5/5 fliegend, aber die 2 zusätzlichen Effekte sind einfach Gold wert. 5 Leben und ich glaube, 1 oder 2 Kreaturen? Eine, glaube ich. Ja, trotzdem, gut genug. Vor allem, wenn man sie flickern kann. Daran habe ich gerade überhaupt nicht gedacht. Das ist ja richtig mies, wenn man genommen ziemlich weit abgeschlagen ist. Meistens hat man ja nicht so ein gutes Board-State. Meistens hat man schon ein bisschen was auf die Schnüsse bekommen. So. Und ja, wenn man das... Das ist schon nice. Auf jeden Fall. Genau, dann haben wir hier noch einmal Nahiri. Also nochmal. Ja. Falls es nicht gereicht hat. Und dann noch ein kleines Board-Wipe-Package, eben noch einmal Fumigate, wenn man richtig viel 5-Mana-Board-Wipes braucht. Und für die, sag ich mal, aggressiven Decks mit kleineren Kreaturen noch 2x Radiant Flames. Denn wir spielen 3 Farben, warum nicht ausnutzen? Richtig. Ja, aber das war Jeskai Sahili. Da haben wir uns jetzt tatsächlich ziemlich lange damit aufgehalten, aber das ist es auch irgendwo wert. Ja gut, wir haben uns ein bisschen verloren in halben Grundsatzdiskussion. Ja. Nee, aber das ist halt ein Deck. Wie gesagt, ein schlechter Pilot kann damit nichts anfangen. Also, wenn man keine Ahnung hat, wie man Card Selection betreibt, wie man richtig countert, dann kommt man nicht weit. Und da sieht man auch, dass er womöglich wirklich verdient den ersten Platz gemacht hat, nicht nur vom Deck her. Ja, also Dylan Donegan, wenn ich mich recht erinnere, ist auch einer der Leute, die seit zumindest einem Jahr oder so regelmäßig da unterwegs sind und auch gute Resultate einfährt. Also der Mann versteht auf jeden Fall, was er macht. Ja. Wer auch was von seinem Handwerk versteht, anhand des Platzes, den er belegt hat, nämlich den 6. Maxwell Postian. Ja. Postian, wie auch immer, irgendwie wird er schon ausgesprochen. Black Green Delirium. Wie gesagt, 6. Platz. Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, bevor wir angefangen haben, das aufzunehmen, gesagt, Delirium finde ich da einfach nur, ja, einfach zur Differenzierung, weil so richtig Delirium ist das ja eigentlich nur wegen den Keywords. Ja, es geht nicht so krass auf Delirium wie das Color Dash Standard Black Green Delirium Deck, das ist auf jeden Fall klar. Ja gut, wir haben ja auch kein Emrakul mehr, dass man damit richtig so heiß gespielt hat, gut so, ja. Ja, das ist im Endeffekt fast genau der Build, der letzte Woche die SCG Open gewonnen hat, über halt die anderen Black-Green-Decks mit ihrer Counter-Synergie. Allerdings muss man sagen, die Counter-Synergie hier ist immer noch da, also wenn wir jetzt einfach mal in die Liste reingehen, er fängt schon relativ interessant an mit einmal Noxious Gearhulk. Ja gut, ich kann aus Erfahrung sagen, dieser Noxious Gearhulk ist krass. Ja. Also, auf dem Game Day wieder, mein Gegner spielt einen Verdurous Gearhulk, pumpt ihn hoch auf 8, denkt sich, ha, dich habe ich. Und ich so im nächsten Zug, Noxious Gearhulk, weg und ich krieg 8 Leben. Ja, die Karte ist total gut. Also, Noxious Gearhulk ist was wir uns fast noch überlegen könnten, einmal hier drin zu spielen. Oh ja, mein Standard-Deck. Das ist mal wieder Planeswalker. Ich stehe auf Planeswalker. Aber das ist halt einfach, ich nenne es mal Off-Meter-Call. Ich spiele einfach gern Off-Meter, damit die Leute es ein bisschen schwieriger gegen mich haben. Ja, macht ja an und für sich auch Sinn. Ja, ich werde damit auf jeden Fall keine Proto gewinnen, weil dafür sind einfach andere Decks viel besser und wahrscheinlich auch die anderen Spieler viel besser. Aber trotzdem, ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen die Augsburger Szene aufräume. Wird schon hinhauen. Ja, auf jeden Fall Noxious Gearhulk. Er ist einfach gut. Also wenn man, geh mal auf die Karte kurz, ich habe nämlich die Stats nicht aus. Ja, er ist für 6 Mana 5/4 Menace. Also er ist einfach schon brutal, weil Menace ist einfach mies. Und dann noch eben, also im Grunde genommen bekommt man eine Karte, die on curve ist, plus ein Target Removal. Ja. Mit Life Gain. Richtig, also es ist irgendwie so 2,5 Karten für eine fast schon. Ja. Und ich denke mal, eine ist auch mehr als genug, wenn man bedenkt, dass er ja 3 Karten ersetzt, eben eine Kreatur, ein Removal und ein Life Gain, so bonusmäßig, genau, ja, 2,5 Karten ist er eigentlich. Deswegen eigentlich ganz gut gewählt und eine reicht, denke ich, vollkommen aus. Wovon wir mehr haben, ist Verdurous Gearhulk, nämlich 3 Stück. Ja, klar. Und ja, wie du schon sagst, ja klar, der muss einfach rein. Und 3 Stück, denke ich, auch ganz gut gewählt, denn wir brauchen die anderen Plätze für andere Karten. Richtig. Wie eben die Walking Ballista, die 4-mal drin ist. Jo, das ist ja, also hier ist natürlich auch wieder die mittlerweile gut bekannte Black-Green-Counter-Combo am Start. 4-mal Winding Constrictor, 4-mal Walking Ballista. Plus eben der Verdurous Gearhulk, die Walking Ballista noch krasser macht. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, okay, wie kann ich im nächsten Zug das Spiel beenden? Okay, Verdurous Gearhulk gezogen, ausgespielt, Walking Ballista vollgepumpt und alles ins Gesicht des Gegners rein. Ja. Damit kann man in einem Zug eigentlich das Spiel gewinnen. Auf jeden Fall. Genau, was haben wir denn noch? Hier ist ein Teil der Delirium-Synergie, die in diesem Deck vorhanden ist, der Grim Flayer 4-mal am Start. Ja, er ist an sich einfach eine saugute Kreatur, also auch ohne Delirium. Ja. Für 2 Mana, 2/2 Trample und wenn er Kampfschaden zufügt, eben dieser, Discard? Nicht ganz, es ist im Endeffekt so ein bisschen ein Sensei's Divining Top, nur dass es gleichzeitig auch noch den Friedhof füllt. Also du schaust dir die obersten 3 an, kannst eine von ihnen auswählen, die bleibt dann oben und die anderen beiden kommen in den Friedhof. Ah ja, genau. Und wenn Delirium aktiv ist, dann ist er einfach nur noch gemein. Ja. Eine 4-4, oder? Hat er noch Ja. irgendwas? Nee, er ist einfach 4-4 mit Trample. Jo, also Für zwei Mana. guter Mann. Guter Mann. Der nächste Mann oder Dämon, er ist der Mindwreck Demon. Er ist einfach von den Werten her richtig gestört. 4 Mana, 4, Ja. 5 Flying Trample. Und wenn er aufs Spielfeld kommt, darf man erstmal schön den Friedhof füllen. Ja, das. Das ist gut. Einfach gut. Total, Also, also dass das, die. das hat man ja üblicherweise bei Dämonen immer so in Magic. Die sind von den Stats her besser als ihre Mana-Kosten, aber haben dafür irgendeinen Drawback. Und sein Drawback ist eigentlich lächerlich. Sein Drawback ist kein Drawback. Ja, also den Friedhof füllen nenne ich jetzt mal kein Drawback. Der Drawback wäre eigentlich eher so, das ist in dem Fall eigentlich sogar eher so ein Glücksfaktor. Wenn man es bis dahin nicht geschafft hat, irgendwie seinen Friedhof mit Delirium zu aktivieren, kriegt man halt 4 aufs Maul. Ja. Aber dafür, dass man dem Gegner erstmal 4 aufs Maul gibt und gut seinen Friedhof füllt, ist das ein guter Deal. Also, der wäre weitaus schlechter, wenn sein ETB sowas wäre wie Exile deinen Friedhof. Autsch. Dann würde Ja. aber sein Delirium-Part. Nee, dann wäre die Karte einfach schlecht. Dann wäre sie eine Rare. Richtig. Ja. Nicht mal dann. Ich glaube, ich glaub, das wäre einfach eine Common. So Nee. schlecht, wie das dann wäre. Nee, die wäre schon immer noch eine Rare, einfach weil es vom Flavor her halt eine Rare ist, aber dann wäre sie auf jeden Fall deutlich fairer, sage ich mal. Ja. Genau. Die Winding Constrictor haben wir ja schon erwähnt. Und ja, unser Liebling, Rishka, Pima Renegade. Wie du schon erwähnt hast, auch im Limited Cast. Dieser Mann ist gut. Der ist insane. Das 3 Mana für potenziell erstmal eine 3-3. Also im schlimmsten Fall ist es eine 3 Mana 3-3. Ja. Und im besten Fall ist es eine 3 Mana, verteile deine Counter links und rechts. Am besten noch ein extra wegen der Winding Constrictor. Ach so, und die können alle noch für Mana tappen. Ja, das ist ja der Bullshit. Also, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du eine Nissa draußen hast und dann noch ein Rishka reinkommt und du plötzlich von, keine Ahnung, 4 Mana auf 9 Mana springst, einfach weil du Tokens mit Countern drauf hast und dann im nächsten Zug am besten noch mehr Tokens machst und noch einen Gearhulk rausbombst und was weiß ich, dann kann ich schon verstehen, warum der hier dreimal drin ist. Also, in meinem Deck spiele ich den ja auch. Also, meins Ja. ist ja ein Absent Planeswalker Counter Sub-Theme, wie auch immer. Und ich hatte zu einem gewissen Zeitpunkt so viel Mana, so viel Variation an Mana, wo ich nicht mal wusste, wohin damit. Also, irgendwie finde ich Grün, also Grün war schon immer stark. Aber Grün Ja. ist inzwischen richtig stark. Und auch interessant zu spielen. Weil bis zu einem Ja. gewissen Zeitpunkt war das einfach nur, okay, grün ist fett. Hier, Ja. pumpt deine Viecher und hau einfach rein. Und jetzt ist es ein bisschen variationsreicher, weil wenn man jetzt auch noch zum Beispiel den Tireless-Tracker in Betracht zieht, der jetzt nicht drin ist, aber trotzdem immer noch eine gute Karte ist, mit der Winding Constrictor, also Winding Constrictor draußen und Tireless-Tracker, heißt, wir bekommen für einen Land-Drop erstmal einen Clue. Für 2 Mana, also für den Clue Kraken, bekommen wir eine Karte und 2 Counter auf dem Tireless-Tracker. Das ist, oh, der Value, Ja, der strotzt einfach nur. also eine Sache, über die ich gelegentlich ganz gerne scherze, ist ja, dass mittlerweile in Standard Grün besser Karten zieht als Blau. Und wie das mit Scherzen oft der Fall ist, so ein bisschen Wahrheit steckt halt schon drin. Ja. Also Blau hat ein bisschen aufgeholt. Also die Es neue ist. Improvise-Karte zum Drawen ist natürlich ganz nett, wenn mal das Deck ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte. Anscheinend kann es gar nicht Fahrt aufnehmen, weil es doch nicht so gut ist. Bis jetzt Aber zumindest. wir haben die Pro Tour noch nicht erlebt. Richtig. Vielleicht kommt jemand noch mit einem richtig sicken Deck. Genau. Was haben wir denn hier noch? Im Endeffekt, die Länder sind echt nicht interessant. Null. Wir haben die Nissa übersehen. Oh ja, Dreimal. klar. Nissa, Wiles of Zendikar. 3 CMC Walker und sie ist immer noch sehr, sehr gut. Ja, das hatten wir auch schon letzte Woche. Die Synergie da ist ja relativ offensichtlich, sowohl mit der Plus- als auch mit der Minusfähigkeit. Ja, die will man gar nicht ulten, oder? Nee, die Ult von Nee. der ist einfach nur schlecht. Schlimm ist er nicht, aber üblicherweise ist der Gegner tot, bevor man ultet. Ja. Ja, Fatal Push, zweimal. Muss eigentlich in fast jedem schwarzen Deck Genau. rein. Also, habe ich auch schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, zweimal Fatal Push ist meiner Meinung nach so ziemlich genau die richtige Zahl. Ja. Gehen wir mal das eigene Deck durch. Was trifft Fatal Push? Die Walking Walking Ballista, Ballista, Grim Flayer, Grimflayer. Mindwreck Demon, Winding Constrictor, Rishka. Ja. Also fast alles. Außer die Gearhulks, aber mein Gott. Genau. Was haben wir noch? Viermal Grasp of Darkness. Das macht auch Sinn. Ich finde es persönlich sehr gut, dass man mehr Grasp of Darkness als Fatal Push spielt. Und vor allem eben in einem, sag ich mal, Copycat-zentrischen Meta, wo Felidar Guardian einfach mal eine 1-4 ist. Stimmt, ja. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wie genau unterbricht man mit sowas die Combo? Felidar Guardian kommt aufs Spielfeld, sein ETB ist auf dem Stack, Und er dann wird respondest du einfach direkt mit Grasp of Darkness. haust ihn weg, du flickerst Saahili, also sein Effekt flickert immer noch Saahili, Ja, und das war's. aber Saahili kann nichts mehr machen, weil er weg ist. Richtig. Das ist alles. Nice. Also sehr, sehr angenehm und simpel. Und man muss nicht irgendwie blöd rumtricksen damit. Ja, Genau. einmal To the Slaughter, wie du vorhin schon erwähnt hast, wird sehr gern gespielt, passt perfekt rein wegen Delirium. Ja. Denn die Karte wäre so an sich gar nicht mal so gut. Denn Nee. es ist zwar instant, besagt aber noch Target Player Sacrifices. Das Die heißt, der Karte. Spieler darf sich aussuchen, was er macht. Und wenn er denkt, nee, ich opfer jetzt nicht meinen Planeswalker, hier hast du einen Token. Ja, eben. Die Sache ist, die Karte ist ultra schlecht gegen andere Black-Green-Decks, wenn man nicht Delirium hat. Absolut useless. Aber sobald man Delirium hat, ist sie verdammt gut. Denn sie zwingt den Gegner, den Planeswalker, also mindestens einen, zu opfern. Und wir, fast jedes Deck, eigentlich spielt jedes Deck Planeswalker. Weil, warum sollte man sie nicht spielen? Ja. Sie sind einfach purer Value und es macht fast keinen Sinn, sie nicht zu spielen, weil sonst ist man einfach sehr leicht zu countern aus dem Sideboard raus. Wenn man Absolut. besagt, okay, ich spiele nur noch Kreaturen, okay, Fumigate und Creature Removal. Tschüss. Genau. Und hier ist tatsächlich noch ein anderer Grund, warum nur einmal Noxious Gearhulk am Start ist. Dreimal Traverse the Ulvenwald. Ja. Ah ja, klar, mit Delirium kann man sich den rausholen. Richtig. Ja. Richtig nicer grüner Tutor. Ja, grüner Tutor. Was ist. Ich sehe schon in deinen Augen, was ist das für ein Magic? Ja, ach, ich kann mich eigentlich nicht mal beschweren. Ich habe mit dem Color Dash Block schon eine Menge nice blaue Karten für meine Decks bekommen, aber. Du hast einfach eine Paradox Engine. Ja, stimmt. Bitte hör auf, dich zu beschweren. Nee, Moment, ich habe zwei. Hattest du nicht sogar drei? Stimmt, ja, ich habe ja die von dir habe ich mir auch ertauscht und nicht nur umgetauscht. Stimmt, ich habe drei Paradox Engines. Jetzt Nice. brauchst du nur noch eine, um einfach zu sagen, hey, ich habe ein Playset davon. Ja. So, gehen wir mal noch eben kurz ins Sideboard. So lange müssen wir da, glaube ich, gar nicht drüber gehen. Zweimal Tireless Tracker, das hatten wir auch schon letzte Woche. Beziehungsweise gerade eben kurz besprochen, warum er gut Ja. ist. Noch das dritte Fatal Push macht auch Sinn. Ein Heroic Intervention. Das haben wir auch angesprochen beim letzten Mal. Das ist halt, um die einfach irgendwelche Kombos zum Beispiel zu schützen. Oder um zu sagen, hey, ich habe jetzt keinen Bock, dass du mein Board wipest, Ja. weil alle Permanents kriegen Hexproof und Indestructible. Das heißt, im Grunde genommen, alle Länder, alle Planeswalker, alle Kreaturen, alle Artefakte sind geschützt. Richtig. Für zwei Mana. Und Instant, das ist richtig gut. Genau. Natural Obsolescence. Das ist nice. Das ist richtig nices Sideboard-Tech. Weil Artifact-Removal, klar, können wir brauchen. Und von den, sag ich mal, Mana-Kosten her, ist das mitunter das Beste, was wir bekommen. Also Appetite for the Unnatural ist von der Rate einfach richtig furchtbar. Und Natural Obsolescence macht halt, dass wir noch eine angenehme Rate zahlen für irgendwas, was auch nicht aus dem Friedhof oder so wiederkommen kann. Ja, und wir haben ja gesehen, der einzige Tutor ist Traverse the Ulvenwald und es kann nicht für Artefakte tutern. Ja. Das heißt, Natural Obsolescence macht erstmal Artefakte komplett useless. Genau. Ja, nochmal zwei To the Slaughter, falls es nicht gereicht hat. Und, oh ja, ein altbekannter, Kalitas, Ja klar, einmal. muss sein. Wenn man irgendwie merkt, okay, zum Beispiel im Mirror Match, man merkt, okay, man muss den gegnerischen Friedhof irgendwie mal ein bisschen kleiner machen. Oder gar nicht erst dazu bringen lassen. Mhm. Dafür ist vielleicht einer womöglich nicht schnell genug, um das irgendwie zu verhindern, aber trotzdem okay. Ja, einfach eine der schwarzen Sideboard-Karten überhaupt. Ja. Noch eine weitere Nissa, Voice of Zendikar. Ja, das ist jetzt, die nächste Karte ist wahrscheinlich auch wirklich gegen die Copycat-Kombos, Lost Legacy. Mhm. Um zu sagen, ich glaube, kann man damit auch Planeswalker targeten? Ich glaube, das besagt eine Karte, oder? Ja, eine Non-Land, Non-Artifact-Karte. Also auch zum Beispiel Saheeli Ray. Ja. Genau, dann Rishka's Expertise. Das finde ich sehr cool. Ja, das ist richtig cool, denn gehen wir mal die Karte durch in diesem Deck. Also man zieht ja Karten an für die Power, die höchste Power auf dem Feld. Ja. Was bei uns sehr hoch sein dürfte. Üblicherweise schon so als Baseline-Power ohne Counter wird das wahrscheinlich irgendwo bei 4 liegen. Und für, ich glaube, 5 Mana, 4 Karten ziehen. Für 6 Mana. Für 6 Mana, 4 Karten ziehen, immer noch gut. Dadurch, dass wir immer noch unseren gratis 5 CMC-Spell bekommen, der zum Beispiel sein kann ein Virtuous Gear Hulk. Ja. Warum nicht? Wir können damit immer noch einen Mindwreck Demon raushauen. Mhm. Also, eigentlich im Grunde genommen fast das ganze Deck, außer Noxious Gear Hulk. Ja. Und im Grunde genommen eine Sache, die tatsächlich von, sag ich mal, EDH sich hier auf Standard übersetzt, kann man in dieser Karte sehen. Nämlich ist das eine, ja im Endeffekt eine Greed-Karte, die du dir, wo du es dir nur erlauben kannst, sie zu spielen, wenn du weißt, dass der Weg relativ frei ist und dass du nicht extrem tight gegen deinen Gegner spielen musst. Aber wenn du es dir erlauben kannst, die Karte zu spielen, dann ist der Payoff gigantisch. Yep. Und deswegen nur einmal. Genau. Denn wir können uns selten erlauben. Aber wenn. Ja. Wenn. Oh, und 4-mal Transgress the Mind. Ja, macht Sinn. Macht Sinn und hat immer noch ein richtig krasses Artwork. Ich kann es mir immer noch stundenlang anschauen. Das ist einfach nur noch... Alter. Genau. Wirklich noch ekliger sind nur Phyrexianer. Also Eldrazi. Wenn ihr meint, Eldrazi sind schon ekelhaft, dann seid ihr ein bisschen zu spät in Magic eingestiegen, denn Phyrexianer sind richtig widerlich. Genau. Ich würde sagen, machen wir noch ganz schnell jetzt die letzten beiden Decks. Die sind nicht so wichtig im momentanen Meta, aber durchaus relevant. Black Red Zombies von Zan Syed. Hat den 13. Platz gemacht. Ja, wir können diese zwei Decks vielleicht mal so abstempeln als mehr oder weniger Budget-Decks für den Game Day vielleicht. Ja, gewissermaßen Budget, aber halt eher so, sag ich mal, auch dezente Optionen. Bei dem Black Red Zombies Deck muss man dazu sagen, das ist auf Magic Online sehr beliebt und gewinnt da auch regelmäßig die Standard-Ligen und so weiter. Zu guten Teilen wahrscheinlich eben auch, weil es relativ günstig zum Bauen ist. Ja, abgesehen vom Sideboard. Ich sehe gerade das Sideboard und ich denke mir so, aber trotzdem, man kann ja irgendwie anders arbeiten. Die Landbase ist halt zum Beispiel sehr angenehm. Total. Wenn wir die jetzt mal kurz anschauen. Mountain, Swarms und 2 Double Lands. Und das war's. Das war's. Also die Landbase ist relativ uninteressant. Genau. Dafür ist die Kreaturenauswahl sehr interessant. Nicht überraschend, aber trotzdem eigentlich ziemlich cool. Genau. Ich würde sagen, gehen wir da einfach mal schnell durch. Ja. Und reden dann danach drüber, weil das macht bei dem Deck, glaube ich, mehr Sinn. Ja. Also wir haben 4-mal Scrapheap Scrounger, 4-mal Cryptbreaker, einen Distended Mindbender, 4 Haunted Dead, 3 Insolent Neonate, 4 Prized Amalgam und 3-mal Voldaren Pariah. So, jetzt gehen wir das durch. Black Red Zombies. Ja, Prized Amalgam hat blau in seinen Castkosten. Wir wollen den aber, ist egal, wir wollen den nicht casten, denn es bringt einfach nichts. Wir wollen ihn aus dem Friedhof rausholen mit vollem Value. Geht am besten natürlich mit zum Beispiel Haunted Dead, den wir sehr easy aus dem Friedhof rausholen. Aus dieser Karte schon richtig gut was rausbekommen, denn wir bekommen einfach wieder einen Token raus. Ja, Haunted Dead ist sag ich mal, so eine totale Engine in dem Deck. Was du machen willst, ist Karten in den Friedhof bringen, die du später wiederbeleben oder wieder benutzen kannst. Und du willst währenddessen noch Value bekommen. Und der macht genau diese beiden Sachen. Ja, stell dir mal vor, seine Kosten, um ihn aus dem Friedhof rauszuholen, sind ja 2 Mana, Discard 2 Cards. Also kann man damit 2 Prized Amalgams discarden, ihn rausholen und währenddessen kommen die zwei Priest im Elgims wieder rein. Also richtig. Gleichzeitig. Das heißt, man bekommt 4 Kreaturen für 2 Mana. Und das ist halt schon insane. Ja, und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das passiert. Also klar, dass 2 Priest im Elgims auf einmal discarded werden, ist eher unwahrscheinlich, aber... Aber dass 2 im Friedhof sind, ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ui, stell dir vor, es sind 2 im Friedhof und du discardest nochmal 2. Oh mein Gott. Damn. Allein schon diese 2 Karten sind einfach nur noch schon verrückt. Ja, und was halt so krass ist, üblicherweise gegen solche Decks spielt man Boardwipes. Boardwipes sind absolut useless gegen diese Art von Deck. Man will die Priest of Elgims nicht schon wieder in den Friedhof bringen, weil die sowieso wiederkommen. Ja. Zum Beispiel durch den Scrap Heap Scrounger, der sich selber wiederholt, indem man sagt, okay, ich exile jetzt mal den Cryptbreaker aus dem Friedhof, weil er mir eh nichts mehr bringt da drin. Mhm. Er ist da drin und ich kriege ihn nicht mehr raus so richtig. Also weg damit. Ja. Dann holt man sich einen Scrappy Scrounger, der einfach nur an sich richtig gut ist. Es ist uns egal, dass er nicht blocken kann. Und dann kommen die Priest of Elgims wieder zurück. Richtig. Also gegen dieses Deck hilft nur, also klar, es hat jetzt nur den 13. gemacht, was wahrscheinlich einfach so an sich nicht schnell genug ist. Aber an sich hilft gegen dieses Deck nur Kalitas und irgendwas, was besagt, Exile irgendeine Karte. Descend upon the sinful. Aber da ist das Problem, das Ding kostet 6 Mana und bei 6 Mana bist du üblicherweise schon tot. Ja. Und bei dieser Karte spiele ich lieber Metal Band or Magic Card. Ja. Genau, Voldaren Pariah ist noch relativ interessant hier. Einerseits, weil man es natürlich für Madness casten kann und es dann ultra gut ist. Und andererseits, weil, wenn man sich das Deck anschaut, wir haben Kreaturen, die billig wiederkommen und die wir gerne auch mal sterben lassen können. Andere Decks überhaupt nicht. Wenn wir das mal mit Black-Green Delirium vergleichen, Black-Green Delirium ist so gebaut, dass jede Kreatur eine ordentliche Menge an Value hat. Und wenn sie stirbt, tut das weh. Genau. Und hier entfernt man einfach mal 3 von den Kreaturen vom Gegner. Und das sind sogar 3 Target Creatures. Nee, 3 Creatures, okay. Dann ist es nicht ganz so furchtbar, aber es ist immer noch ziemlich furchtbar, weil... Ich meine... Man kann damit zum Beispiel die Tokens vom Haunted Dead locker wegopfern. Ja. Man kann seine Priest of Elgims wieder weghauen, wenn man denkt, okay, die kommen eh gleich wieder, weil ich mir einen Haunted Dead wieder zurückhole. Und das Krasseste überhaupt ist, dass das sogar Instant Speed geht. Oh ja. Das ist... Ich kann mir vorstellen, dass dieses Deck richtig Spaß macht zu spielen. Bestimmt. Bei dieser ganzen Instant-Synergie. Ja. Genau. Was haben wir noch? Ja gut, Insolent Neonate ist einfach eine saugute Karte für solche Decks. Mhm. Discard a Card, genau das wollen wir. Wir wollen ihn, glaube ich, er wird dabei geopfert, oder? Ja. Genau. Sacrifice ihn selber, draw a card. Und ich denke mal, das Discard a Card ist einfach richtig gut. Total. Genau, schauen wir uns noch eben die Spells an. Key to the City, Discard Outlet, gibt Inevitability, dadurch, dass einfach immer irgendwas unblockbar wird. Und Card Draw. Perfekt. Ja, 4 Fatal Push, 4 Fiery Temper. Fiery Temper, sehr gut gewählt. Mhm. Fast schon eine vergessene Karte. Ja, für... Also im Grunde genommen ist es ein Lightning Bolt. Ja. Eigentlich in dem Deck schon, also es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass man nicht irgendwo was discarden kann. Ja. 2 Lightning Eggs. Ja. Immer noch krass, weil, wie du schon gesagt hast, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwie nicht discarden. Und dann noch 3 Cathartic Reunion, also Turbo, wie hieß denn die Karte? Tormenting Voice, Turbo Tormenting Voice. Jo. Ja. Genau. Genau, was haben wir im Sideboard noch? Nochmal ein Distended Mindbender, falls man mal in ein längeres Game geht oder gegen ein Deck spielt, das ziemlich viele Karten zieht. 2x Kalitas, klar, für zum Beispiel das Mirror Match oder um sicherzustellen, dass irgendwas, was der Gegner spielt, tatsächlich auch einfach wegbleibt. Aber mal abgesehen davon, Kalitas besagt Sacrifice a Vampire or Zombie. Stimmt. Wir opfern einfach unsere Priest of Elgims. Kalitas wird größer und wir kriegen die Priest of Elgims wieder. Nicht schlecht. Ja. 2 Chandra, Torch of Defiance. Kann ich verstehen. Ist immer noch eine... Also Chandra ist immer noch eine saustarke Karte, weil sie für 4 Mana sehr viel machen kann. Das ist schon wahr, aber... Ich vermute mal, dass das der Planeswalker in dem Deck ist, eben für den Fall, dass der Gegner mit allen Creature Spells irgendwie klarkommt. Ja. Dann so. Zwei Collective Brutality. Ja, obvious. Ja, also dass die nicht im Mainboard ist, ja, kann man verstehen. Ja, dass sie mindestens im Mainboard ist. Also, hier mit Collective Brutality und Cathartic Reunion ist das, glaube ich, auch wieder so ein bisschen eine Greed-Option, sage ich mal. Reunion ist gieriger, aber gibt dir halt dafür mehr. Ja. Ja, zwei Lost Legacy. Wahrscheinlich wollte er sich irgendwie doch gegen Copycat schützen. Zweimal Release the Gremlins. Alles klar. Wenn man Bock drauf hat. Und viermal Transgress the Mind. Klar. Ja. Und das ist im Endeffekt auch schon das Deck. Also wenn wir es mal preislich mal durchgehen. Die teuersten Karten da drin sind wahrscheinlich Priced Amalgam, weil er Modern, glaube ich, gespielt wird. Ja, aber der ist trotzdem total billig. Ja, tatsächlich, die teuersten Karten sind im Sideboard. Kalitas und Chandra. Ja, und das war's. Ihr werdet wahrscheinlich für das Deck unter 100 Euro zahlen. Nicht problemlos. Ja, also problemlos. Vor allem, wenn man die beiden rausnimmt, dann liegt man, glaube ich, sogar unter 50 Euro. Ja. Also falls ihr irgendwie ein Game Day Deck sucht oder allgemein ein gutes Standard Deck, um auch mal gegen eure Freunde zu spielen, würde ich empfehlen. Also es schaut echt spaßig aus. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, das auch selbst irgendwie mal zu spielen. Aber ja, gehen wir zum letzten Deck. Genau. Ich glaube, zu dem müssen wir jetzt auch nicht so viel Zeit verplempern. Nee. Es gibt nicht allzu viel, sage ich mal, was dieses Deck neu Besonderes macht. Ja, also wir haben aber das, neu ist es schon. Es ist neu in der jetzigen Meta, aber so ein Deck gab es ja damals schon. Ja. Also wo die Karten noch aktueller waren. Teamer, Emerge, es ist schon vergleichbar. Also das hier ist Teamer Eldrazi. Und es hat schon so Züge von Teamer Emerge, aber es hat nicht ganz diese so extreme Emerge-Synergy. Ja, es spielt eher mit dickeren Eldrazi. Also man will mit seinen... ihr werdet gleich sehen, was ich mal meine. Also das Deck ist auf jeden Fall von William Bingham. Hat den 14. Platz gemacht. Immer noch erstaunlich. Ja. Ihr dürft immer noch nicht vergessen, auf diesem SDG sind Tausende von Leuten. Und überhaupt unter die 100, besten 100 zu kommen, ist schon... sehr gut. Definitiv. Aber ja, gehen wir mal durch. Sehr nette Synergie und wahrscheinlich auch eine sehr krasse Synergie ist einfach der Metallic Mimic, wenn man einfach Eldrazi callt und, und die eigenen Eldrazi immer größer werden. Und was ja auch krass ist, wenn du mehrere von denen auf einmal draußen hast. Ja, yeah, eben das. Dann wird's einfach, dann kriegen die Eldrazi 2 Counter, 3 Counter, 4 Counter, wenn er 4-mal draußen ist. Sehr unwahrscheinlich, aber sehr nett dann. Ja, vielleicht können wir die zwei Merch-Karten kurz durchgehen. Wir haben viermal Elder Deep Fiend. Es macht, glaube ich, auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie den weniger zu spielen, ja, weil einfach einer der... Es ist einfach die beste Merch-Karte. Und zweimal Wretched Griff. Ja. Weil die auch gut ist. Total. Und spielt mit unserem Sanctum of Ugin in den Ländern. Sehr, sehr gut. Yep. Und was man hier sehr gut opfern kann für seine Emerge-Kreaturen, ist zum Beispiel der Matter Reshaper. Ja, den haben wir auch viermal drin. Oftmals ist es so, dass der Gegner sehr gut drumherum spielen kann und sagt, okay, dann behalt ihn doch auf dem Feld. So gefährlich ist er nicht. Ja, ja, wenn man ihn selber rauskriegt, für Value, einfach perfekt. Genau. Was haben wir noch? Einen Drowner of Hope, das ist so das, sag ich mal, Top-End unter den Eldrazi in den Farben. Weil der einfach total viel Value bringt und halt auch gewissermaßen diese Inevitability hat, dadurch, dass man halt einen Eldrazi-Sign opfern kann, um es schwieriger für den Gegner zu machen, zu blocken. Ja. Des Weiteren haben wir noch vier Eldrazi-Skyspawner, falls wir einfach mehr Signs brauchen, und wir brauchen immer mehr Signs. Mhm. Zwei Reality-Smasher, die sind einfach an sich einfach schon richtig... krass. Ja, die Karte ist insane. Ja, 5 Mana, 5-5, Trample Haste. Das würde schon reichen, damit sie über der Curve ist. Aber nein, das reicht eben nicht. Ja. Der Typ muss auch noch fast irgendwie unberührbar sein, weil die besagt, okay, wenn irgendein Gegner ihn anrühren will, muss er was abwerfen. Und wenn er das nicht kann, dann braucht er das gar nicht erst casten auf ihn. Jo, was halt relativ interessant ist, ist dreimal der Rogue Refiner, weil der halt nicht in die Eldrazi-Synergie reinpasst. Ich kann mir vorstellen, dass er noch eine kleine Value-Karte gesucht hat, die, also sie passt halt in den Farben rein. Ja. Und wahrscheinlich hat er einfach keine besseren Eldrazi gefunden, um die Lücke zu schließen. Da hat sie gedacht, hey, der ist ja genauso gut und ist ja von den Werten her und von den Mana-Kosten super effizient. Ja, auf jeden Fall. Also der ist definitiv gut gewählt, finde ich. Was haben wir noch? Viermal Thoughtnotes hier. Genau. Ja. Ja. Wenn wir jetzt, die Landbase ist jetzt nichts Besonderes. Ja, es hat halt viermal eben das Sanctum of Ugin und das ist eigentlich fast schon das Besondere. Ah, einmal Wastes ist noch ganz nett, aber macht Sinn. Ja klar, wir haben ja zwei Evolving Wilds, falls wir die irgendwie rausholen müssen. Aber Wir haben ja zum Beispiel noch den Aether Hub, um Colorless Mana zu machen. Und Crumbling Vestige, das ist schon sahnig. Was macht die denn nochmal? Die kommt getappt ins Spiel und wenn sie ins Spiel kommt, gibt sie dir einen Mana von einer beliebigen Farbe. Und dann tappt sie aber für farbloses Mana. Ah ja, die kenne ich ja noch. Ja, ja. Wenn wir uns jetzt mal die Spells anschauen, werdet ihr sehen, was ich gemeint habe, warum dieses Deck ein Pool of Value aussetzt. Vier Harnessed Lightning, vier Shocks. Ja. Das war's. Denn den ganzen Rest, die ganzen anderen Karten, die man als Spells benutzen würde, machen unsere Eldrazi. Wir haben einen Discard-Effekt und einen Info-Effekt durch Thoughtnotseer. Jo. Wir haben durch Rogue Refiner eben Card Draw und Energy. Wir haben durch den Reality Smasher Top-End. Also richtig hochgepumpt einfach. Der Matter Reshaper gibt uns, ich sag mal, Card Draw? Es ist Card Draw an sich. Ja, Card Advantage. Ja. Halt im Endeffekt. Und der Elder Deep Fiend gibt uns einen Tap-Effekt, genau, der richtig sahnig ist. Der gibt eine Menge Tempo. So, schauen wir doch eben kurz ins Sideboard rein. Da haben wir einen Worldbreaker, falls wir noch mehr Top-End brauchen. Oder um halt eben Artefakte oder Enchantments loszuwerden, die nervig sind. Weil von denen gibt's ja eine ganze Menge zurzeit. Wir haben zweimal Natural State, klar. Zweimal Negate, macht auch Sinn. Zweimal Unsubstantiate, das ist nice. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Die nächste Karte ist interessant. Oh ja. Eine Sky Sovereign Consul Flagship. Warum? Sie ist farblos. Macht aber, ist ja egal, wir spielen ja mit Farben eigentlich. Warum einmal? Man muss sie immer noch croonen mit drei, was nicht so schwierig sein dürfte an sich. Ich habe das schon stellenweise in ein paar anderen Decks gesehen. Es ist im Endeffekt schon eine gute Karte fürs Late Game. Vor allem, wenn du weißt, dass dein Gegner viele kleinere Kreaturen raushauen wird, die du dann halt einfach in jedem Zug zerstören kannst. Aber jetzt verstehe ich's. Das Ding macht nicht nur an Kreaturen, sondern auch an Planeswalkern Schaden. Und zwar drei. Ah ja. Und jedes Mal, wenn es angreift, auch noch, ne? Ja. Das heißt, es stoppt eine Saheeli, die sogar schon einmal plus eins benutzt hat, was gut ist. Und es stoppt genauso eine Nissa. Und das sind eigentlich im Endeffekt zurzeit die beiden wichtigsten Planeswalker. Ja. Oh, stimmt, was ich gar nicht mehr gesehen habe, ist Liliana. Überhaupt nicht, die ist so aus dem Meter raus. Geh mal ganz kurz auf MKM, schau mal, wie die gedroppt ist. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Nee, weil die ist ja trotzdem noch eine gute 3CMC und wahrscheinlich wird sie ja noch sehr wichtig mit Amon Cat. Ja, fängt bei 26 Euro an. Ja, die war mal über 30, also die ist schon gedroppt, aber immer noch sehr teuer. Ja. Genau. Ja, machen wir mal kurz weiter. Noch eine Chandra, Torch of Defiance, einen Jace, Unraveler of Secrets, zwei Baras Expertise. Das ist auch interessant. Das ist sehr lustig. Was können wir mit der alles machen? Pass mal auf, das ist ultra dreckig. Du castest Baras Expertise, returnst zwei Kreaturen vom Gegner, die dir Probleme bereiten, und deinen eigenen Thoughtnotseer und spielst dann den Thoughtnotseer nochmal kostenlos, um die Problemkreatur dem Gegner aus der Hand zu nehmen. Wow. Ja, das ist schon nice, muss man sagen. Gehen wir das nochmal durch. Was, also das ist wahrscheinlich wirklich der dreckigste Move. Was kann er noch machen für uns? Er kann halt unsere ganzen Value-Kreaturen spielen, die kleineren. Und wir können theoretisch Shock oder Harnessed Lightning oder so spielen. Nee, wahrscheinlich ist es mit dem Thoughtnotseer tatsächlich die dreckigste Kombo. Ja. Ja, genau, das habe ich gemeint. Incendiary Flow. das ist eine solide Karte, aber die leidet meiner Meinung nach hauptsächlich darunter, dass sie eben Sorcery Speed ist. Ja. Trotzdem, der Exile-Effekt ist ganz nett. Oh ja. Vor allem, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, wie krass muss dich Chandra abfackeln, dass du aufhörst zu existieren? Ordentlich. Yep. Und noch einmal Release the Gremlins. Okay, go for it. Ja. Wenn du Bock hast. Ist schon keine schlechte Karte, muss man sagen. Also, zum Beispiel für 3 Mana ein Problemartefakt wie einen Gearhulk oder so rauszuhauen und dann selber noch einen Token davon zu bekommen, ist sehr effizient. Ja. Genau, aber das sind im Endeffekt 4 Decks, eben die 2, sag ich mal, Big Players zurzeit und 2 noch relativ interessante Decks, von denen wir eventuell was bei der Pro Tour sehen könnten und die für kleinere Tournaments, eben den Game Day oder sowas, durchaus relevant sein könnten. Und dann würde ich sagen, ja, wir freuen uns, denke ich mal, beide sehr auf die Pro Tour Dublin und sind gespannt, was es da zu sehen geben wird. Oh ja, also die Pro Tour, eigentlich kann man gar nicht so wirklich sagen, was da passieren wird. Ja. Weil, klar, es sind ein paar etablierte Decks dabei, aber die werden sowas von noch krasser. Mhm. Das sind Sachen dabei, die wir wahrscheinlich überhaupt noch nicht begreifen. Ja, es sind auch ein paar Kombos zurzeit in Standard, die man halt so überhaupt nicht gesehen hat bis jetzt. Zum Beispiel Wandering Fumarole und dieses eine Construct. Stimmt, dass für jede aktivierte Fähigkeit sich pumpt und dann im Grunde genommen Infinite pumpen kann. Jo. Ja, wenn man das irgendwie schützen kann, durch Counterspells oder weiß Gott was, zum Beispiel eben Heroic Intervention. Ja. Also könnte sein, dass zum Beispiel auch in die Hinsicht was geht. Oder dass jemand einfach mal ein gescheites Aetherflux Reservoir Deck zusammenbaut. Könnte auch sein. Du hoffst immer noch. Oder Paradox Engine. Oh ja, Paradox Engine, glaube ich, ist noch so dieser Hidden Player. Vielleicht, der, ja. Der vielleicht noch kommt. Vielleicht mit Amon Kett. Oder zum Beispiel Hope of Gearpool. Stimmt, ja, habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Das ist ja eigentlich auch keine mal so schlechte Karte. Das ist eine Karte, die extrem viele Synergien mit vielen Decks oder mit vielen anderen Karten im Format zurzeit hat. Also, ich glaube, es gibt viele Dinge, die noch nicht wirklich erforscht wurden. Oder noch nicht öffentlich erforscht wurden. Ja. Denn die Pros sind natürlich wahrscheinlich jetzt gerade komplett am Playtesten. Ja, und klar, die stehen in den Startlöchern. Yep. Aber gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Podcast für heute. Yep. Nächste Woche sind wir dann wieder da, hoffentlich mit einer Menge neuer cooler Decks von der Pro Tour. Oh ja, ich bin richtig gehypt. Ich auch. Ich hab richtig Bock. Und dann würde ich an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.